Denke nur Gedanken, offen sie unsere Geist, und sustain in Zukunft, und sustain in Letzte, vor alle aber, und sustain in dessen. Offen sie unsere Geist, und sustain bald möglich, und sustain das ungesehen, und sustain bald wir wollen, und sustain. Denke nur Gedanken, denke nach Kordat weit, denken. Jeden Tag. Offen sie unsere Geist und sustain bald möglich und das unmöglich. Offen sie unsere Geist jeden Tag, jeden Traum, jeden Dämmerung. Offen sie unsere Geist auf den jeden Wegen, Schrag oder Fla, mit Kreuze oder ohne. Endlos oder markige. Denke nur Gedanken. Ausdenken unsere Geistfeeds. Ausdenken den Mietvertrag. Ausgebaut. Hoffen Sie unsere Geist. Und zu sehen in Zukunft. Und zu sehen in Letzte. Vor alle aber. Und zu sehen in Dessen. Hoffen Sie unsere Geist. Und so sehen, was möglich. Und so sehen, das ungesehen. Und so sehen, was wir wollen, und so sehen. Denken nur Gedanken. Denken akkordat weit. Denken jeden Tag und Route. Denken jeden Tag und Route. Julio César.